Kapitel 68. Infinitiv mit zu. Beispiel. Tanzt du gerne? Ja, es macht mir Spaß zu tanzen. Ja, es macht mir Spaß zu tanzen. Ja, es macht mir Spaß zu tanzen. Und jetzt sie. Tanzt du gerne? Ja, es macht mir Spaß zu tanzen. Gehst du gerne in die Disco? Ja, es macht mir Spaß, in die Disco zu gehen. Gehst du gerne aus? Ja, es macht mir Spaß, auszugehen. Kaufst du gerne viel ein? Ja, es macht mir Spaß, viel einzukaufen. Gehst du gerne im Wald spazieren? Ja, es macht mir Spaß, im Wald spazieren zu gehen. Kochst du gerne? Ja, es macht mir Spaß zu kochen. Lernst du gerne Leute kennen? Ja, es macht mir Spaß, Leute kennenzulernen. Spielst du gerne Tennis? Ja, es macht mir Spaß, Tennis zu spielen.